Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 120. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Erstmals seit langem kann ich heute wieder einmal mit zwei Sendungsgästen aufwarten. Zunächst wird Topsy Küppers einen Abschnitt lesen und ein paar Worte zu ihrem Bild von Friedell und seinem Werk sagen. Da im Anschluss noch ein wenig Zeit blieb, ergab sich die Gelegenheit, Bernhard Fiels Kommentar aus Folge 117 zu komplettieren. Zwei der angesprochenen Themen mussten damals dem gnadenlos auf 57 Minuten beschränkten Sendeformat zum Opfer fallen. Zum einen Friedell und die alten Griechen, zum anderen Friedell und die Political Correctness. Beide möchte ich nicht vorenthalten, beide fanden nun in der heutigen Ausgabe ihren Platz. Nähere Zusammenhänge sind in Folge 117 nachzuhören. Doch nun darf ich an Topsy Küppers übergeben. Die freie Bühne. Am 30. September 1889, im Säkularjahr der Französischen Revolution, wurde die freie Bühne eröffnet, die in ihrer Art auch ein Bastillensturm war. In ihrem Prospekt hieß es: Uns vereinigt der Zweck, unabhängig von dem Betriebe der bestehenden Theater und ohne mit diesen in einen Wettkampf einzutreten, eine Bühne zu begründen, welche frei ist von den Rücksichten auf Theaterzensur und Gelderwerb. Es sollen während des Theaterjahres in einem der ersten Berliner Schauspielhäuser etwa 10 Aufführungen moderner Dramen von hervorragendem Interesse stattfinden, welche den ständigen Bühnen ihrem Wesen nach schwerer zugänglich sind. Die erste Vorstellung waren Die Gespenster mit Emmerich Robert vom Burgtheater, der tragischste und unwirklichste Schauspieler seines Zeitalters war. Als Oswald dem prachtvollen alten Krauseneck, der noch bis vor kurzem am Berliner Staatstheater wirkte als Manders, dem berühmten Charakterspieler Lobe als Engstrand, der Sorma als Regine, Marie Schanzer, der Gattin Hartz von Bülows, als Frau Alving, diese etwas ausgenommen, war es wohl die beste Besetzung, die sich damals denken ließ. Am 20. Oktober folgte die denkwürdige Uraufführung von »Vor Sonnenaufgang«, deren Eindruck Fontane in die Worte zusammenfasste: Gerhard Hauptmann sei ein stilvoller Realist, das heißt von Anfang bis zu Ende derselbe. Es ereigneten sich einige Zwischenfälle, die damals sehr ernst genommen, im Rückblick nur noch erheiternd wirken. Im dritten Akt sagt Hoffmann zu Loth: Ich sage, man sollte euch das Handwerk noch gründlicher legen, als es bisher geschehen ist. Volksverführer, die ihr seid! Was tut ihr? Ihr macht den Bergmann unzufrieden, anspruchsvoll, reizt ihn auf, erbittert ihn, macht ihn aufsässig, ungehorsam, unglücklich, spiegelt ihm goldene Berge vor und grapscht ihm unter der Hand seine paar Hungerpfennige aus der Tasche. Worauf donnernder Applaus erfolgte. Schlenter machte hierzu in seiner Broschüre »Genesis der freien Bühne« die treffende Bemerkung: Während man Herrn Gerhard Hauptmann im Eifer des Kampfes ohne weiteres mit seinem Lot identifizierte, schien man ganz vergessen zu haben, dass aus demselben Dichtergeiste auch der gefeierte Hoffmann geboren war. Der glänzende Erfolg, den sein Hoffmann fand, wird ihn ermutigen, fortan auch seine Lots lebendiger, ganzer zu gestalten. Im fünften Akt griff entscheidend Dr. Kastan ein. der im Nebenberuf praktischer Arzt, im Hauptamt berüchtigter Premierentiger, sich hierdurch in der Geschichte der naturalistischen Bewegung einen dauernden Platz gesichert hat. Schon nach dem zweiten Akt hatte er sich zu dem kränkenden Ausruf »Bordell« hinreißen lassen, der aber eigentlich nur eine lieblose, ob schon berechtigte Kritik an der Familie Krause bedeuten konnte. Als intimer Kenner des Buches wusste er, dass im letzten Akt das Wimmern der Wöchnerin aus dem Nebenzimmer hörbar werden soll. Obgleich dies bei der Aufführung wegblieb, ließ er sich hierdurch in seinem Programm nicht stören, sondern brachte an der betreffenden Stelle eine umfangreiche Geburtszange zum Vorschein, die er drohend gegen die Bühne schwang. Dies war das Signal zu einem ungeheuren Skandal, der auf der Galerie in Ohrfeigen mündete. Über die sanfte Erscheinung des Dichters, der sich unter Klatschen und Zischen oft verneigen musste, schrieb Fontane: »Viele werden sich gern entsinnen, dass der geheime Medizinalrat Kaspar ein berühmtes Buch über seine gerichtsärztlichen Erfahrungen mit den Worten anfing: „Meine Mörder sahen alle aus wie junge Mädchen.« Anfang 1890 begann die Zeitschrift Freie Bühne für modernes Leben zu erscheinen. In den Geleitworten zum Beginn hieß es: »Im Mittelpunkt unserer Bestrebungen soll die Kunst stehen, die neue Kunst, die die Wirklichkeit erschaut und das gegenwärtige Dasein. Einst gab es eine Kunst, die vor dem Tage auswich, die nur im Dämmerschein der Vergangenheit Poesie suchte. Die Kunst der heutigen umfasst mit klammernden Organen alles, was lebt. Wir schwören auf keine Formel und wollen nicht wagen, was in ewiger Bewegung ist, Leben und Kunst an starren Zwang der Regel anzuketten. Dem Werdenden gilt unser Streben, und aufmerksamer richtet sich unser Blick auf das, was kommen will, als auf jenes ewig Gestrige, das sich vermisst in Konventionen und Satzungen, unendliche Möglichkeiten der Menschheit einmal für immer festzuhalten.« Die Seele des Unternehmens waren Otto Brahm und Paul Schlenter, zwei kluge, gediegene, ein wenig übersachliche Norddeutsche und, als Schüler des vortrefflichen Wilhelm Scherer, dem das in Deutschland fast als Unikum dastehende Kunststück gelungen war, eine vorzüglich lesbare Literaturgeschichte geschrieben zu haben, bei aller Schärfe des Urteils, Hingabe an den Gegenstand, Strenge des Kunstwillens, doch im Grunde nur hochbegabte Seminaristen, die ins Moderne entlaufen waren. Der Naturalismus. Der Naturalismus war ein Irrtum. Aber was für ein wohltätiger, lebensvoller, fruchtbarer Irrtum. Es war in seiner Art ein sehr großes Schauspiel, als aus einer ganzen Generation der Wille zu Freiheit und Wahrheit wie der Strahl einer glühenden Stichflamme, einer heißen Heilquelle hervorschoss. Wie kahl, grau, glanzlos und zerknittert, wie beleidigend belanglos wirken heute die naturalistischen Theaterstücke. Und wie furchtbar erschütternd, geradezu magisch, wirkten sie bei ihrem ersten Erscheinen. Eine unbeschreibliche Atmosphäre von Zauber und Grauen ging von ihnen aus. Man hatte geradezu Angst vor ihnen. Man hatte ein Gefühl, wie wenn am helllichten Tag, mitten auf der Straße, Gespenster auf einen zutreten und einem die Hand böten. Gerade weil in diesen Dramen niemals etwas anderes vorkam als die alltäglichsten, ja oft gemeinsten Reden und Handlungen, wirkten sie so erschreckend und geheimnisvoll. An die Stelle der Kunst war das Leben getreten. Das Leben in seiner ganzen Gefährlichkeit und Nähe. In dieser grandiosen Umkehrung lag das Verblüffende und Hinreißende des Naturalismus. Und heute? wirkt das alles wie ein großer Müllkasten voll ausrangiertem alten Plunder. Die Feder ist zersprungen, die Farbe weggewaschen und nichts ist zurückgeblieben als das billige und ordinäre Material. Ein paar Reste und Lappen, mit denen allerlei Vorstadtvolk sich einen dürftigen und wenig geschmackvollen Polterabend gemacht hat. Damals schien das Mysterium der Kunst enthüllt. Sie hat die Wirklichkeit zu wiederholen, kalt, klar, nüchtern, objektiv, wie ein gewissenhafter Fotograf. Sie hat nichts zu schildern als all das, was sie schon 100-mal ereignet hat und stündlich wieder ereignen kann. Man konnte gar nicht begreifen, dass die Menschheit erst jetzt auf diesen so einfachen und zwingenden Gedanken gekommen war. Und heute kann man wieder nicht begreifen, wie begabte Menschen jemals das Wesen der Kunst so verkennen konnten. Dass sie ihr gerade das als Aufgabe zuwiesen, was niemals ihre Aufgabe sein kann. Arno Holz stellte damals die These auf, die Kunst hat die Tendenz, wieder die Natur zu sein. Mit mindestens ebenso großer Berechtigung könnte man behaupten, die Kunst hat die Tendenz, wieder die Natur zu sein. Dass Kunst einfach Natur wiederholt, ist logisch und psychologisch unmöglich. Denn immer tritt etwas hinzu, was nicht Natur ist, nämlich ein Mensch. Dass Kunst gar nichts mit Natur zu tun hat, ist ebenso unmöglich. Denn immer ist etwas dabei, was Natur ist, nämlich ein Mensch. Und was ist überhaupt Natur? Wir wissen gar nicht, was Natur ist. Wir werden es nie erfahren. Alles ist Kunst. Das heißt, durch den Menschen hindurchgegangene Natur. Das Auge ist ein subjektiver Künstler, das Ohr und jedes andere Sinnesorgan und erst recht das Gehirn. Natur ist etwas, das fortwährend wechselt. Nur das Wort bleibt dasselbe. Für den antiken Menschen war Natur nicht dasselbe wie für uns und für den Römer war sie wieder etwas anderes als für den griechischen Nachbar und für Cato etwas anderes als für Cäsar und für den jungen Cäsar etwas anderes als für den alten. Über die Aufgabe des Naturalismus hat Lamprecht einmal das entscheidende Wort gesprochen. Er sagte: Jeder Naturalismus hat etwas von der Art des Curtius, der sich in den Abgrund stürzte. Er opfert sich einem als notwendig erkannten Fortschritt. Die historische Mission jedes Naturalismus ist es, die neue Wirklichkeit festzustellen, künstlerisch zu registrieren, im allgemeinen Bewusstsein durchzusetzen. Dies ist immer nur eine Durchbruchsarbeit. Sie ist unbedingt notwendig. Aber wenn sie getan ist, ist sie auch schon überflüssig geworden. Der Naturalismus ist eine Vorarbeit. Er macht zunächst eine Art Brouillon von der neuen Realität. Er ist immer nur Rohstoff, Material, Vorkunst. Die naturalistischen Werke sind die erste Niederschrift und sie haben das Ungeordnete, Ungestaltete, aber auch das Reizvolle und Ursprüngliche einer ersten Niederschrift. Und hieraus erklärt sich vor allem, warum die Dichtungen der 90er Jahre so erschütternd wirkten. Sie verkündeten als erste einen neuen geistigen Gehalt. Die umwälzenden technischen, sozialen, industriellen, politischen Phänomene, die zahlreichen umorientierenden Perspektiven, die die moderne Psychologie zutage gefördert hatte, traten hier zum ersten Mal anschaulich zusammengeballt hervor. Ich habe, als ich noch radikaler Naturalist war, einmal die Bemerkung gemacht: Erfinden ist Sache der Kinder und der Naturvölker. Fantasie wollen wir den Blaustrümpfen und den Köchinnen überlassen. In der Tat, Fantasie kann jede Köchin haben, aber sie hat eben die Fantasie einer Köchin. wodurch unterscheidet sich nun Ihr Geflunker von dem eines Dante oder Shakespeare? Lediglich dadurch, dass diese beiden ihre Phantasmagorien mit einer überwältigenden Eindringlichkeit und Körperhaftigkeit vorbringen, sodass jedermann sie ihnen glaubt, oder genauer gesagt, dass sie für jedermann sich zu Wirklichkeiten verdichten. Das Ganze ist und bleibt aber eine Illusion, eine optische Täuschung, eine Art Magnetiseur oder Prestidigitateur-Kunststückchen, hier wie dort. Nur dass es das eine Mal versagt und das andere Mal gelingt. Aber wenn es auch der armen Köchin nicht glückte, einen richtigen Begriff vom Dichten hatte sie darum doch. Nur kam eben keine göttliche Komödie zum Vorschein, sondern ein Groschenroman. Würde man sie fragen, wie sie denn zu den Geschichten gekommen sei, die sie uns da aufbinden wolle, so würde sie antworten, sie habe sich etwas ausgedacht. Aber ganz ebenso hätte Shakespeare geantwortet, wenn man ihn gefragt hätte, wie er zu seinem Lear gekommen sei. Sich etwas ausdenken. Ist das nicht überhaupt die Generalbezeichnung für alle schöpferischen Tätigkeiten? Eines Mozart und eines Newton, eines Leonardo und eines Bismarck? Was dabei herauskommt, ist Sache der kombinatorischen Fülle und Kraft, des geistigen Muts, der Unabhängigkeit vom Herkommen, der größeren oder geringeren Gottnähe. Aber den guten Willen, wenigstens etwas zu erzielen, was es bisher noch nicht gegeben hat, muss man von jedem geistigen Produzenten verlangen. Denn dieser bildet die erste und letzte Voraussetzung alles Schaffens. Und betrachtet man die naturalistischen Dichtungen, zum Beispiel die Theaterstücke, etwas genauer, sozusagen mit dem Mikroskop, so stellt sich heraus, dass sie genau so Kunstwerke, nämlich arrangierte, adaptierte, interpolierte, interpretierte Wirklichkeit waren, wie ihre Vorgänger. Sie verpönten den Monolog und das Beiseitesprechen als unnatürlich. Aber sie ersetzten dieses durch die sorgfältig berechnete Pause und jenen durch die genau ausgearbeitete Pantomime, was ebenfalls gestelltes Theater ist, nur raffinierteres und daher wirksameres. Der Naturalismus war, ähnlich wie die Kultur der Gründerzeit, ein Stil der Stillosigkeit. Schon Maupassant hat von der Fotografie banale de la vie gesprochen. Aber Fotografien mögen banal sein. Naturalistisch sind sie nur für die Zeitgenossen. Den späteren erscheinen sie wie altertümliche, verschnörkelte, höchst stilvolle Holzschnitte. Gerhard Hauptmann. Dies zeigt sich am stärksten bei dem stärksten Naturalisten der 90er Jahre, Gerhard Hauptmann. Seine Dramen sind Volkslieder, stark und zart, herb und sentimental, primitiv und unergründlich, erdnah und weltentrückt. Seine größte Periode waren die 7 Jahre vom Sonnenaufgang bis zum Florian Geyer. In dieser Zeit hat er eine ganze Anzahl in ihrer Art neuer Bühnengattungen geschaffen und zugleich zum künstlerischen Gipfel geführt. Im Friedensfest die Familienkatastrophe, in den Webern die Massentragödie, im Biberpelz die moderne Zeitsatire, im Geier die naturalistische Historie. Während Hannele in der ganzen Weltliteratur kein Gegenstück hat und als das realistischste und fantasievollste, subtilste und packendste Seelengemälde der deutschen Dramatik im Herzen der Nachwelt ewig fortleben wird. Wo Hauptmann bloß bildet, hat er fast noch mehr Atmosphäre als Ibsen. Wo er denkt, wird er plakathaft, undifferenziert, schief, ja, dilettantisch und schülerhaft. Die versunkene Glocke ist der Abstieg zum süßen Bilderbogen und misslungenen Gedankenexperiment, eine Art Öldruck von Böcklin und billige Volksausgabe von Nietzsche. Und auch viele andere seiner späteren Werke sind zu rasch und ungleich ausgeführt, nur schwächere Doubletten seiner großen Jugendwürfe. Hauptmann gehört weder zu den langsam, aber unaufhörlich wachsenden Geistern, die sich allmählich alles Ferne und Nahe erobern, wie Goethe, noch zu den sich ewig Wandelnden, die durch vulkanische Lavaströme die Welt immer von Neuem überraschen, erschrecken und bezaubern, wie Nietzsche. Aber siegreich schlägt in jeder seiner Gestalten das mitschwingende Herz. Im groben Fuhrmann wie im zarten Schulkind, im König Karl wie im Bettler Jau, im Genie wie im Dorftrottel. Er ist ein Organ der ganzen fühlenden Welt, die ihn umgibt. Ein Menschenkind, das ohne Mühe und Absicht, ohne Kunst schafft, weil es aus innerster Not schafft. Oder kürzer gesagt, ein Dichter. Liebe Topsy, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Haben Sie persönlich zu Egon Friedell einen Bezug? Ich habe einen sehr großen Bezug natürlich. Uns verbindet zum ersten Mal natürlich das Judentum und dieses tragische Ende von diesem Genie, der, als es an seine Wohnungstür klopfte, glaubt, es wäre die SS 1938, die ihn abholt und aus dem Fenster springt, tot ist. Und immer wenn ich Friedell lese, höre etwas über ihn, muss ich an dieses tragische Ende von diesem großartigen, mehrfachen Künstler. Er war ja nicht nur ein wunderbarer Autor, ein Bordjongleur, er war ja auch ein witziger Kabarettist und sehr beliebt und er konnte aus dem Stegreif sprechen und ja, er war etwas ganz Besonderes. Und bei dieser Lesung sind mir dann ein paar Dinge so richtig klar geworden. Vor allen Dingen, ein bisschen hat er ja doch schon mit seiner unglaublichen Bildung auch geprahlt, wenn er zum Beispiel Worte wie Bouillon benutzt. Ich habe zuerst Bouillon gelesen, aber es war kein Bouillon, es war wirklich ein Bouillon. Und ein Bouillon ist etwas wie ein Scharlatan. Aber da musste ich erst kluge Freunde und frankophile Freunde fragen, was das ist, wenn man das heute natürlich nicht mehr benutzt. Oder Prestidigitateur, das ist ein Taschenspieler, ein Zauberkünstler. Das sind Worte, die man vielleicht damals benutzt hat, weil es gehörte ja zum guten Ton, Französisch zu können. Und er war auf dem Gebiet sicher fabelhaft. Aber er lässt es so einfließen in sein Werk. Und das hat mich dann auch schon sehr, sehr amüsiert. Etwas war noch, ja, das wollte ich noch fragen, weil ich glaube, wenn er von dem Medizinalrat spricht, der also in seinem Werk sagt, seine Mörder sahen alle aus wie junge Mädchen, da habe ich das nicht verstanden. Und ich musste erst ein bisschen herumsuchen und nachschlagen. Und dann bin ich draufgekommen, das war genau diese Zeit, wo die jungen Mädchen aus Böhmen, aus Ungarn in den Haushalt kamen, von Wienern, meistens vom Hausherrn geschwängert wurden und dann von der Brücke gesprungen sind in die Donau. Und wo die Donau den Knick macht, wo es nach Albern geht, ist ja der Friedhof der Selbstmörder, Selbstmörderinnen. Und dieser Medizinalrat bezieht den Mord natürlich auf die ungeborenen Kinder im Körper dieser Dienstmädchen. Weil im ersten Moment, glaube ich, würde niemand verstehen, meine Mörder sahen alle aus wie junge Mädchen. Denkt, wieso ist das so? Das war eine Sache, die mich fasziniert hat in diesem Absatz über den Naturalismus. Und ja, sehr komisch ist auch, dass er natürlich sehr viele Schachtelsätze macht, die uns heute vielleicht gar nicht so geläufig sind. Und wenn ich dran denke, dass so wenige Kinder wirklich lesen können, beziehungsweise verstehen, was sie lesen, dann glaube ich, mit so einem Text hätte der Lehrer auch seine große Not. Friedell gehörte ja jener Generation an, die einmal bestimmt hat, was in Wien ein Theatererfolg war. Auf der anderen Seite hat zur gleichen Zeit natürlich mein geliebter Erich Kästner geschrieben, mit der Sprache Seiltanzen, das gehört ins Varieté. Und in dem Sinn war eigentlich Friedel schon auch ein Seiltänzer, aber er ist ja auch im Varieté aufgetreten. So gleicht sich das aus. Sie haben sich den Abschnitt über den Naturalismus gewünscht. Wie geht's Ihnen mit Friedels Beurteilung, dass der Naturalismus eigentlich ein Irrtum war? Das war die Zeit, wo man natürlich schon umgekippt ist und Bertolt Brecht schon im Kommen war und man schon also eine ganz andere Sicht hatte auf die Theaterstücke. Aber wenn man wie ich aus der Stanislavski-Schule kommt, wo das Stichwort heißt, spiele die Situation als ob, so ist das reinster Naturalismus. Und ich weiß es nicht, also ich würde das nicht so ablehnen, wie er das tut, wenn er sagt, als ich noch ein radikaler Naturalist war. Er ging mit der Zeit und ich weiß nicht, was er heute sagen würde, wenn er in Hand gelesen würde oder wenn er etwas von Thomas Bernhard auf der Bühne darstellen müsste. Die Anknüpfung könnte das sein. Ich sagte so, das goldene Zeitalter für Nietzsche war die Antike und zwar die weit vorplatonische Antike, des Dionysos-Kultes und der frühen Mysterienspiele als Ursprung der griechischen Tragödie in der perikleischen Zeit. Und bei Friedel, der ja versucht hat, eben auch die Antike, also schon mal in der Kulturgeschichte der Neuzeit, immer wieder zwischengestreuten Bemerkungen, die Antike in seine Geschichtsphilosophie oder, wie soll ich sagen, in seine geschichtsphilosophische Denkfigur sinnvoll mit einzubeziehen. Zum einen in seiner Zeit, in dem Bildungsbegriff oder in der Vorstellung des gebildeten Bürgers, des damaligen gelehrten Intellektuellen, repräsentierte die Antike den Höhepunkt der Weltgeschichte. Und dann ist es meistens so, bei den maßgebenden Historikern der Protestanten fällt es dann ab mit dem Christentum und wird dann erst wieder, wenn es aufs Kaiserreich zugeht. Bei Treitschke, übrigens durchaus auch bei Mommsen, geht es dann wieder kulturell aufwärts. Ja. Und da hat also auch Friedel, wie eben auch Nietzsche, wie ich gerade vorhin ausgeführt habe, die drehen die Perspektive um, die haben da richtig eine Gegenmeinung, die aber schon sehr viel klüger ist als vieles, was da auch bei guten Historikern an Schulmeinung vertreten wurde. Aber jedenfalls hat natürlich von diesem antike Ideal, damit ist Friedel ja auch mehr oder weniger aufgewachsen, war während des Studiums, das ist natürlich faszinierend. Und dann hat ihn an der Antike eben genau das fasziniert. Es ist ein vollendeter Bau, also wie ein Tempel. Und dieses Ebenmaß, diese Geschlossenheit oder wie man heute sagen würde, Ganzheitlichkeit, die sich sowohl in der griechischen Tragödie wie auch in der griechischen Architektur und ihrer Skulptur ausdrückt. Das hat ihn natürlich fasziniert und angesprochen, weil er darin ja sein eigenes Ideal dieses Ganzheitlichen, das er aus dem Christentum bezieht, natürlich wiederfindet in einer vorchristlichen Phase, die er durchaus in einem herderschen Sinne interpretiert, nämlich als historische Hinleitung und Vorbereitung des Christentums, die dann mit Platon schon so eine Vorstufe erreicht hat. Und das begründet seine eigentliche Faszination der Antike, dieser Gedanke. Ja. Er findet da Winkelmann und sagt aber, so war die Antike natürlich nicht. Da ist er dann übrigens wieder richtig, der Historiker auch, und sagt, das ist ein Konstrukt, aber ein faszinierendes. Aber er lässt auch durchblicken, so in diesem tollen Abschnitt über Winkelmann, die Erfindung der Antike, dass er es eigentlich schon besser weiß, ja, wie man das in einen geschichtsphilosophischen oder kulturphilosophischen Gesamtzusammenhang bringen kann. Wenn man über Friedel diskutiert, ist man sehr schnell auch in einer Debatte über Political Correctness. Ja, das ist man heute. Es gibt einige, die meinen, er sei also frauenfeindlich und er sei Antisemit gewesen. Und mal ganz abgesehen davon, dass er ja mit manchen Leuten hart ins Gericht geht, was man heute nicht mehr machen, vielleicht nicht mehr dürfte. Also wie er zum Beispiel über den Säulenheiligen des Protestantismus im 19. Jahrhundert, Friedrich Theodor Fischer, über den herzieht, der hat das Niveau eines Volksbildungsvereins oder über Eugen Thüring in der Gründerzeit Philosophen. Das ist grobes oder gröbstes Packpapierdeutsch. Das ist einfach super. Vielleicht könnte man das heute nicht mehr schreiben. Es trifft zu, aber das ist es nicht. Davon sehen wir mal ab. Das ist, weil er sagt, er ist Antisemit und frauenfeindlich, wobei ich jetzt also in der ganzen Kulturgeschichte wirklich überhaupt nichts Frauenfeindliches entdecken kann. Und letztlich auch überhaupt nichts Antisemitisches. Diese Einschätzung ist, würde ich doch sagen, das Ergebnis einer einseitigen, verzerrenden, oberflächlichen Betrachtungsweise. Er lässt sich über Mendelssohn, den aufklärerischen jüdischen Theologen und Philosophen, über den lässt er sich natürlich nicht gut aus. Und zwar aber deswegen, weil dessen Gottesbegriff, der Versuch der Rationalisierung des alten Gottes, den teilt er nicht, weil das ist für ihn ein Element in einer fortschreitenden, zunehmenden Rationalisierung und damit eben Entzauberung, wie Nietzsche sagt. Man könnte sagen Entmythisierung der Welt, also in einem fortschreitenden Vertreiben des eigentlich religiösen, also mystischen Elements aus der Religion durch den Versuch, möglichst viele ihrer Phänomene rational wissenschaftlich zu erklären. Deswegen lehnt er den Mendelssohn ab zum Beispiel, ja. Sagt aber dann noch, er war ein lausiger Theologe, aber doch ein netter Mensch. Also er versucht ihn dann sogar noch irgendwie zu retten. Mit Antisemitismus hat das überhaupt nichts zu tun. Dann Weininger, den hatten ja damals irgendwie alle bewundert, aber seinen Antisemitismus im eigentlichen Sinne, wobei das ja eben in dem biologistischen Sinne kein Antisemitismus war, sondern so ein metaphysischer, so metaphysisch begründeter Antisemitismus. Aber das ist gar nicht der springende Punkt, das Antisemitische, das ist das Tolle an Weininger. Wie viele andere wesentlich weniger intelligente Weininger, Exegeten will man ja eigentlich nicht sagen, Weininger Nachredner, ja, oder Weininger Jünger, denen kam es ja gerade auf das antisemitische Element an. Das war Friedel nicht das Primäre, nicht das Ausschlaggebende. Auch dazu war er einfach auch viel zu intelligent. Ja? Also auch nicht bei Houston Stuart Chamberlain, ja? Den er sowieso ein bisschen fragwürdig findet, weil er findet, Chamberlain war der große Publizist und Essayist im wilhelminischen Zeitalter in Deutschland mit starker Wirkung außerhalb Deutschlands hinaus. Der kommt ein paar Mal vor, aber er sagt, es ist ein Lobhudler Wagners, der von ihm wenig begriffen hat. Also ein bisschen Flachkopf, aber in den Grundlagen des 19. Jahrhunderts findet er schon eine sehr interessante Darstellung, aber ein bisschen einseitig. Und gerade das, was man heute von Chamberlain wahrnimmt, sein zum Teil auch wirklich schon biologischer Antisemitismus, das muss man sagen, der kommt bei Friedel gar nicht vor. Also der interessiert ihn überhaupt nicht. Das ist das andere. So, dann geht die Rede eben der Kulturgeschichte des Altertums. Er sagt sinngemäß, die Juden seien die für die Religion prädestinierte Rasse gewesen. Ja? Und da unterstellt man ihm den biologischen Antisemitismus, was überhaupt nicht stimmt, weil der Begriff der Rasse im 19. Jahrhundert, also noch lange, sogar nach den biologistischen Einsprengseln von Chamberlain, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus vereinzelt auch noch, aber jedenfalls in dieser Zeit, ist der Begriff der Rasse, in der Zeit, von der Friedel auch geprägt ist und seine Bildungsgrundlagen bekommen hat, von vielen Historikern fällt auch bei Mommsen immer wieder, es war gang und gäbe und damit meinte man eine Rasse, so eine Art mentalitätsgeschichtlich, historisch, von Sitten, Gebräuchen, gemeinsamer Religion und so weiter, von all diesen Faktoren sich historisch herausgebildet habende Völkergemeinschaft. Ja? Das war die Rasse. Das hatte nichts biologisch, das war ein kultureller Begriff. Das war wirklich ein kulturgeschichtlicher Begriff, die Rasse. Und nicht ein biologischer Begriff und schon gar nicht ein biologisch, das macht ja das Gefährliche aus, dann ein biologisch aufgeladener Rassebegriff. Und so verwendet ihn Friedel. Und dann muss man nachlesen, auch in der Kulturgeschichte des Altertums, mit welcher ungeheuren Bewunderung er über Moses schreibt und das frühe Judentum, also das Ursprungsjudentum. Da haben wir nämlich genau die gleiche geschichtsphilosophische Figur wieder bei ihm. Jetzt kann man sagen, ja, natürlich muss er Moses bewundern, war ja so eine Führerfigur. Aber ich meine, er hat nun mal das jüdische Volk aus Ägypten ins gelobte Land geführt. Es hat nun mal von Moses die Gesetzestafeln erhalten. Und wie er das beschreibt, wie Moses am Berge Sinai die Gesetzestafeln in Empfang nimmt, das ist für ihn der Ursprung auch der jüdischen Religion. Und das findet er großartig. Wovon er sich da distanziert, das ist wieder die Auslegung durch die rationalistische Theologie, auch schon in der Antike, im Judentum selber, schon in vorchristlicher Zeit. Die Rabulistik, wie er auch gerne sagt, ja, die Zergliederung, da wird dieser ursprüngliche Gottesbegriff wieder rationalisiert und damit verflacht. Das ist eine Entwicklung abwärts, ja, also eine Dekadenzentwicklung. Und da haben wir wieder die gleiche geschichtsphilosophische Grundfigur innerhalb dieser Beschreibung des Jüdischen. Es gibt einen angenommenen Naturzustand oder den natürlichen Zustand und das ist der ursprüngliche Gottesbegriff der Juden. Und das ist die Offenbarung Gottes, der Moses als dem Vermittler die Gesetze offenbart. Ja? Und dann kann man natürlich historisch sagen, ja, das ist wieder das Gleiche wie mit dem Mittelalter, die gleiche Grundfigur. Dann kann man natürlich sagen, ja sicher, das ist natürlich historisch nicht haltbar, das ist eine Projektion. Ist ja klar, ist ja schon in der Bibel so, dass man sagen kann, historisch kann es ja wohl so nicht gewesen sein. Und das ist nicht antisemitisch. Also man kann ihm vorwerfen, er hat da ein falsches Bild, oder man kann ihm vorwerfen, er kritisiert das, was auch seine Zeit schon als Fortschritt ansah. Nämlich eine zunehmende wissenschaftliche Erklärung oder der Versuch, die religiösen Phänomene rational zu erklären, den er schon in der frühen jüdischen Theologie ausmacht. Ja? Das sicher kann man ihm vorwerfen. Er dreht die Perspektive um, wie auch Nietzsche, und sagt, das ist eine Entwicklung weg vom Ursprung. Gut, das kann man ihm vorwerfen, aber ich meine, das hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Im Übrigen ist diese Perspektivenumkehrung, das, was man zusehends als Fortschritt, Fortentwicklung, Höherentwicklung betrachtet, so aus wissenschaftlich-bürgerlicher Sicht, in der Philosophie der französischen Nachmoderne oder Postmoderne, die gleiche Perspektivenumkehrung, ganz wesentlich und fundamental und in dieser Hinsicht, bei vielen Unterschieden, in dieser Hinsicht, nämlich mit Friedel, sehr wohl vergleichbar oder analogisierbar bei Baudrillard in seinem Hauptwerk Der symbolische Tausch und der Tod. Was Baudrillard geschichtsphilosophisch zugrunde legt und genau die Perspektive umdreht in der Entwicklung des Kapitalismus zum Beispiel und sagt, es ist eine immer größere Entfremdung von einem, Baudrillard war ein Romantiker, von einem eigentlich goldenen Zeitalter des Kapitalismus und das war noch das 19. Jahrhundert, ja, was bei Friedel ja schon das Dekadente war. Es ist natürlich eine Verschiebung der Wahrnehmung. Baudrillard ist ja jetzt auch von der Gegenwart. Wenn man aber diese geschichtsphilosophischen Übereinstimmungen betrachtet und betrachtet, dass beide einen etablierten Diskurs, der allgemeinfähig ist, vom Kopf auf die Füße stellen oder die Perspektive umdrehen, merkt man, dass es enge Beziehungspunkte gibt zwischen dem Denken Friedels und einer französischen, auch eben paradoxerweise ganz stark aus dem Strukturalismus kommen, die vom Strukturalismus beeinflussten, wie man so schön sagt, postmodernen Philosophie. Ja? Und da sieht man nämlich auch, wie immens modern in diesen Teilen Friedel auch war und weshalb man ihn völlig neu wieder entdecken kann, wenn man ihn aus dieser Perspektive liest und sozusagen parallel mit Baudrillards Hauptwerk und mit Foucault Überwachen und Strafen. Ich habe das extra jetzt mir nämlich nochmal so ein bisschen angeguckt. Ja. Und da ergeben sich dann wirklich neue Dimensionen von Friedels Geschichtsphilosophie, wo man sagen kann, die ist da in vielen Punkten einfach ungemein modern und gleichsam schon seiner Zeit voraus, obwohl er sicherlich nicht der Einzige war, der das so gemacht hat. Ja, gewiss, aber da ergibt sich dann wieder ein Bild von Friedel, wo man, wie gesagt, die immense Modernität sieht. Ja. Also jetzt bei allen Unterschieden, was den Wahrheitsbegriff betrifft, da gehen sie wieder auseinander. Gleichwohl, das geschichtsphilosophische Grundmodell ist gerade bei Baudrillard, das ist also fast mit Händen zu greifen, ja. Nur dass die Epoche, wo Baudrillard noch sagt, es war das goldene Zeitalter des kapitalistischen Handels, ja, das marxische Zeitalter noch, war ja bei Friedel schon ganz stark der Weg in den Abstieg, ins Dekadente. Aber das sieht jede Epoche natürlich anders. Und jede Epoche hat dann andere Punkte wie das goldene Zeitalter oder andere Phasen der geschichtlichen Entwicklung, wo er meint, da kippt die Entwicklung jetzt um. Ja. Also so muss man, da kann man nämlich die Geschichtsphilosophie Friedels in die Gegenwart gut und, wie ich wirklich meine, mit großem Erkenntnisgewinn verlängern. Ja. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Topsy Küppers und Bernhard Viehl. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 13. Februar 2014, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.